bitte den auf 4240. Erlkönig. Ich verbitte mir das! Bitte. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Döner 42, 4... 4 mal 4 ist... Vierter Stock, Spielwaren, Schuhwarenladen, Lebensmittelabteilung. Bitte, erlauben Sie mir doch. Und erlauben wir uns? Erlauben Sie mal. Wie ebenso dringend wie höflich. Hallo, Fräulein. Mein Sohn. Aber Fräulein. Mein Sohn. Es ist zum Rasend werden. Kollege, kommt gleich. Na Gott sei Dank. Hallo. Mein Vater. Achtung. Hallo. Wir wollen uns beeilen. Ja, ja. Mach schon. Ja, doch. Thank you. Nein, vielen Dank. Was brauchen wir Grammophon? Hände hinterher! Los, los! Also bitte. Null.